Ich bot ihnen meine Dienste und Geld an. Ich erfuhr auch, dass sie irrtümlicherweise zu diesem Tanzabend hergekommen waren, in der Annahme, dass man dort tatsächlich tanzen lernen könne. Ich bot meinerseits an, zu der Erziehung des jungen Mädchens beizutragen, sie französischen Unterricht und Tanzstunden nehmen zu lassen. Sie nehmen mein Angebot mit Begeisterung an, halten es für eine Ehre, und unsere Beziehung ist bis heute nicht abgerissen. Wenn Sie wollen, besuchen wir Sie. Aber nicht jetzt. Hören Sie auf. Lassen Sie endlich Ihre niederträchtigen, schamlosen Anekdoten, Sie verdorbener, gemeiner Lüstling. Da haben wir ihn wieder, den Schillerianer, unseren Schiller, nichts als Schiller. Uva tella vertüse nische. Wissen Sie, ich werde Ihnen absichtlich solche Dinge erzählen, nur um Sie so aufschreien zu hören. Es ist ein Genuss. Und ob, ich komme ja selber in diesem Augenblick lächerlich vor, warf Raskolnikow zornig hin. Svidrigailow lachte aus vollem Halse. Schließlich rief er Philipp, bezahlte seine Rechnung und begann sich zu erheben. »Nun bin ich richtig betrunken. Assez causé«, sagte er. »Ein Genuss!« »Das glaube ich«, rief Raskolnikow, der sich ebenfalls erhob. »Und wie sollte es denn für einen abgebrühten Wüstling kein Genuss sein, von solchen Erlebnissen zu erzählen, zumal wenn er schon wieder solche unerhörten Absichten im Schilde führt? Ist das denn kein Genuss? Dazu noch unter diesen Umständen und vor einem Menschen, wie ich es bin. Das muss doch ein Genuss sein. Das erregt einen doch, nicht wahr?« »Nun, wenn es so ist«, antwortete Svidrigailow ein wenig verwundert und betrachtete Raskolnikow. »Wenn es so ist, dann sind Sie ja auch ein regelrechter Zyniker. Jedenfalls verfügen Sie über reichlich Material dazu. Verstehen können Sie vieles, vieles, aber auch tun können Sie vieles. Jedoch genug davon. Ich bedauere aufrichtig, dass wir uns nur so kurz unterhalten konnten. Aber Sie laufen mir ja nicht davon. Warten Sie nur ab.« Svidrigailow verließ das Restaurant. Raskolnikow folgte ihm. Svidrigailow war eigentlich nicht stark betrunken. Der Champagner war ihm bloß vorübergehend zu Kopf gestiegen und der Rausch verflog mit jedem Augenblick mehr und mehr. Er hatte etwas äußerst Wichtiges vor und sein Gesicht verfinsterte sich. Er erwartete etwas, das ihn sichtlich erregte und beunruhigte. In den letzten Minuten ihres Zusammenseins hatte er sich auf einmal sehr verändert und war fast mit jedem Augenblick gröber und spöttischer geworden. Raskolnikow hatte das alles sehr wohl bemerkt und war auch unruhig geworden. Svidrigailow war ihm noch verdächtiger als vorher. Er beschloss, ihm nachzugehen. Sie gelangten auf das Trottoir. »Sie müssen jetzt nach rechts, ich aber nach links. Oder vielleicht auch umgekehrt. Also, adieu, mon plaisir. Bis zum freudigen Wiedersehen.« Und er ging nach rechts, dem Heumarkt zu.